بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نمن الله سيس ألا بامس فم هاتسكن الله سيغن هايل انتخيزن زن قفيت محمد تف أل دينيين لين الفوس شاف انتخيتن بس انتاك دعوف اشتم سواتي كابل لس باب في مفسدات الصوم. Das heißt, wir reden über, im Kapitel über diejenigen Dinge, die das Fasten zunichte machen. Und für das Fasten gibt es Dinge, die es zunichte machen. Und ein Muslim muss sie wissen, und ihr, um ihr aus dem Weg gehen zu können. Und zu diesen Sachen, die abzählbar sind, gehören einige Dinge. Zunächst einmal fängt das Fasten erst gar nicht an, wenn man nicht die Absicht dazu gefasst hat. Und wir haben gesagt, dass das Pflichtfasten, dass man die Absicht fürs Pflichtfasten in der Nacht vor dem Fasten fassen muss, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man lam yubayt an-nawma bis-siyam fala siyam lah. Das heißt, wer nicht schon bei Nacht die Absicht gefastet hat, am nächsten Tag zu fasten, der hat nicht gefastet. Und es reicht auch nicht aus, einfach nur zu beabsichtigen, dass man fastet. Und es reicht auch nicht aus, dass man beabsichtigt, ein Pflichtfasten zu machen oder ein freiwilliges Fasten zu machen, sondern wenn man beabsichtigt, ein Pflichtfasten zu machen, dann muss man auch wissen, welches Pflichtfasten. Denn es gibt Pflichtfasten, kann es sein als Sühneleistung, Kafara, für einen Mord, oder es kann sein ein für Nether, für ein Gelübde, das man geleistet hat, oder es kann sein für Zihar, das ist, wenn man seine eigene Frau für sich selbst verboten erklärt, oder wenn man für einen Schwur, den man geleistet hat, seine Sühneleistung als Fasten verrichten möchte, dann muss man auch, das sind alles Arten von Pflichtfasten, oder wenn man Ramadan nachholen muss, dann ist es auch Pflichtfasten. Deswegen reicht es nicht aus, wenn man in der Nacht vor dem Fasten einfach beabsichtigt, nur ein Pflichtfasten, sondern man muss auch beabsichtigen, im Herzen, welches Fasten man nachholen möchte oder welches Fasten man fasten möchte. Und auch beim freiwilligen Fasten gibt es verschiedene Arten von Nafilat. Es gibt der Tag von Arafah. Es gibt montags und donnerstags kann man fasten. Und oder man kann einfach so fasten, weil es eine gute Tat ist. Oder und in diesen Sachen soll man auch beabsichtigen, wie heißt es, was für eine Art Fasten man durchführen möchte. Okay. Ansonsten, wenn man seine Absicht nicht gefasst hat, hat man noch nicht gefastet. Und wir wissen, beim freiwilligen Fasten darf man die Absicht fassen bis zum Mittagsgebet. Aber beim Pflichtfasten muss es spätestens kurz bevor die Fajr-Zeit eintritt, klar sein, dass man sein Fasten verrichten möchte und welches Fasten man verrichten möchte. Ansonsten gibt es einige Dinge, die das Fasten ungültig machen. Zum einen ist der unter Beikunft der Ulama der Geschlechtsverkehr. Sobald der Fastende verkehrt, dann wird sein Fasten ungültig. Und es ist, wenn es ein Pflichtfasten war, Pflicht für ihn, diesen Tag nachzuholen. Und er muss auch nicht nur diesen Tag nachholen, sondern muss auch noch eine Sühneleistung leisten. Und die Sühneleistung für denjenigen, der am Tage von Ramadan verkehrt hat, ist erstens, dass er einen Sklaven befreien muss. Und dieser Sklave, manche Ulama sagen, es muss ein gläubiger Sklave sein. Denn in Bezug auf die Sühneleistung für denjenigen, der einen Mord begangen hat, da hat Allah subhanahu wa ta'ala ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ein gläubiger Sklave sein muss. Und auch im Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, a'tiqha fa inna mu'mina, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Denn sie ist eine Gläubige. Und aber in diesem Hadith geht es um Freiwilliges. Geht es um Freiwilliges und nicht um Pflicht. Und oder um freiwilliges Befreien. Und deshalb muss bei der Sühneleistung bei der Sühneleistung dafür, dass man Geschlechtsverkehr hatte, muss es kein gläubiger Sklave sein. Sondern man kann auch einen Sklaven befreien, der kein Muslim ist. Und es spielt keine Rolle, ob er alt ist oder jung ist. Und als Gläubige gelten auch diejenigen Kinder in islamischen Ländern, auch wenn deren Eltern nicht muslimisch sind. Und auch die Mutter, und wenn die Mutter gläubig ist, dann reicht es sowieso schon aus. Und der Vater erst recht. Und der Sklave muss auch nicht hundertprozentig gesund sein, weil all diese Eigenschaften sind im Hadith nicht erwähnt worden. Und deswegen brauchen wir auch dafür keine Einschränkung machen. Aber es ist besser und sicherer, dass der Sklave ein gesunder Sklave sein sollte. Also einer, der nicht gehbehindert ist oder ähnliches. Ja. Und des Weiteren, diese Reihenfolge, die erwähnt worden ist, macht einen Sinn und muss auch eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn man, also der erste ist, dass man einen Sklaven befreit. Und man sagt, dass die Weisheit, die dahinter steckt, dass man einen Sklaven befreien muss, ist, dass der Sklave einen auch, also durch die Befreiung des Sklaven wird man auch von der Hölle befreit. Für jedes Körperteil, das man von jemandem befreit hat, wird man auch am Tag der Auferstehung von Allah dadurch befreit werden. Ja. Und natürlich, das ist nicht die einzige Weisheit, die dahinter steckt, sondern auch, wenn man eine Sühneleistung leistet, dann erstens ist man seine Sünde los und, wie heißt es, bei Sühneleistungen wird der Gottesdienst vervollständigt, wie im Falle von beim Hajj zum Beispiel, wenn man eine Pflicht verletzt hat und dafür eine Sühneleistung macht, wie das Opfern zum Beispiel, dann wird dadurch der Gottesdienst vervollständigt. Ja. Dann beim Geschlechtsverkehr, da ist, was ist die Grenze? Die Grenze ist, sobald die Eichel eingetreten ist. Und das ist egal, ob es sich dabei handelt um die Ehefrau oder eine andere Frau oder ob die Frau geschlafen hat oder wach war oder ob sie gelebt hat oder auch schon gestorben war. Und es ist auch gleichgültig, ob es von vorne durch die Vagina oder von hinten durch den Anus. Denn wenn es schon durch den normalen Weg verboten ist, dann ist auch der Weg, der sowieso verboten ist, noch schlimmer. Und dann muss man erst recht eine Sühneleistung leisten. Und wenn man keinen Sklaven findet oder den Wert dieses Sklavens nicht auftreiben kann. Denn es gibt einen Unterschied, es kann ja sein, dass ich Geld habe, aber keinen Sklaven finde. Oder es kann sein, ich finde einen Sklaven, aber ich habe kein Geld dafür. Dann kehrt man erst zum nächsten Gottesdienst. Und diese Reihenfolge ist fest vorgeschrieben. Das gilt auch für reiche Menschen. Denn manche Leute benutzen ihre Logik und sagen, bei einem, der reich ist, wenn er solch eine Sünde begeht, dann fällt es ihm doch leicht, einen Sklaven zu befreien. Warum legen wir ihm nicht direkt die zweite Sühneleistung auf und sagen, dass er 2 Monate hintereinander fasten muss? Die Antwort darauf ist, erstens, so ist es uns vorgegeben. Zweitens, damals gab es auch reiche Menschen und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht zwischen den Reichen und den Armen. Und es gibt noch andere Weisheiten, die dahinter stecken, die wir kennen oder nicht kennen. Zum Beispiel, wer weiß, vielleicht will Allah subhanahu wa ta'ala dadurch, dass die Sklaven befreit werden. Und deswegen, wenn man den reichen Menschen sagen würde, sie sollen alle fasten, dann wer soll nachher noch denn die Sklaven befreien? Denn sowieso nur jemand, der sich leisten kann, wird ja die Sklaven befreien. Na. Und also wenn man nicht einen Sklaven befreien kann, weil man keinen findet oder weil man nicht den Wert dazu findet, dann muss man 2 Monate hintereinander fasten. Vollständig. Also und das kommt drauf an. Das sind jetzt nicht immer 60 Tage, sondern kommt drauf an. Wenn man am 1. eines Monats anfängt zu fasten, und es geht hier um die Mondkalender, wenn man also zum Beispiel am 1. Rabi' anfängt zu fasten, dann und dieser Monat, der 1. Rabi' und der 2., der Monat danach, haben beide nur 29 Tage gehabt, dann reicht es aus. Dann hat man 2 vollständige Monate gefastet. Allerdings, wenn man erst in der Mitte eines Monats anfängt zu fasten, zum Beispiel am 10. von Muharram, dann ist erst der 10. von Safar ein Monat, egal ob es 29 oder 30 Tage gewesen sind. Und erst dann am 10. von Rabi' sind dann vollständig 2 Monate um. Es kann also sein, dass es 58 Tage sind, kann aber auch sein, dass es 59 Tage sind und kann auch sein, dass es 60 Tage sind, je nachdem. Aber man muss vom 10. bis zum 10. fasten und dann wieder bis zum 10. Wenn man auch nur einen einzigen Tag, also wenn man zum Beispiel 60 Tage fasten muss, oder wenn man zum Beispiel am ersten Rabi anfängt zu fasten, und man auch nur einen Tag, bevor die Zeit abgelaufen ist, sein Fasten durch einen Grund bricht, der nicht gesetzlich ist, dann muss man die von neuem anfangen zu fasten. Dann muss man alle zwei Monate noch neu anfangen zu fasten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar und deutlich gemacht, dass es zwei Monate hintereinander sein müssen. Allerdings, das Fasten oder diese zwei Monate hintereinander wird nicht gebrochen dadurch, dass Ramadan zum Beispiel eintritt. Und auch nicht dadurch, dass Eid, wie heißt es, eingetreten ist, denn am Eid-Tag muss man ja sein Fasten brechen, am ersten Eid-Tag von Ramadan nach Ramadan, und die ersten vier Tage von Eid nach Al-Hajj darf man ja auch nicht fasten, also als Nicht-Hajji schon gar nicht, und als Hajji am ersten Tag nicht, und die drei Tage nach dem ersten Tag haben wir erwähnt, dass es da durchaus sein kann, dass man sein Fasten bricht oder dass man fastet. Und genauso wird auch das Fasten nicht unterbrochen durch die Periode bei der Frau und auch nicht durch Krankheiten, denn das ist beim Ramadan auch dann erlaubt, sein Fasten zu brechen, dann ist es erst recht der Fall beim Pflichtfasten, was weniger Pflicht ist als das vom Ramadan. Wallahu a'lam, dann machen wir inshallah nach dem Gebet weiter. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Machen wir an dem Punkt weiter, an dem wir aufgehört hatten. Wir hatten darüber geredet, wenn jemand als Sühneleistung, weil er mit seiner Ehefrau am Tag vom Ramadan verkehrt hat, muss er, haben wir gesagt, oder als erstes muss er einen Sklaven befreien, wenn er das nicht kann, weil er das Geld nicht dazu findet oder weil er keinen Sklaven findet, dann muss er zwei Monate hintereinander fasten. Und wir haben darüber geredet und gesagt, zuletzt, dass das Fasten wird nicht unterbrechen, gilt nicht als unterbrochen, wenn man nicht fastet aufgrund von Eid-Tagen oder aufgrund von Krankheiten oder aufgrund, wenn die Frau ihre Periode hat, denn das sind auch Dinge, wodurch man normalerweise sein Fasten auch brechen darf, wie im Ramadan. Und jetzt geht es um Folgendes. Wenn man sein Fasten allerdings nachholt, das heißt, man hat irgendeinen Tag vom Ramadan nicht gefastet, man holt diesen Tag nach, dann hat man ja diesen Tag gefastet als einen Tag vom Ramadan, allerdings außerhalb von Ramadan. Wenn man da jetzt verkehrt hat mit seiner Frau, während man dieses Fasten fastete, dann gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Und zwar bei den Hanafiya und Malikiya muss man auch dann Kafara bezahlen. Und die andere Ansicht, dass man keine Kafara, keine Sühneleistung zahlen muss, weil es nicht im Tag von Ramadan gewesen ist, sondern in einem Tag, den man nachgeholt hat. Und die Belege dafür sind auch stärker, denn die Belege weisen darauf hin, dass es um Ramadan geht. Und diese Person hat das nicht in Ramadan gemacht, also braucht sie auch keine Sühneleistung zahlen. Allerdings, wenn man auf dem sicheren Weg gehen will, dann sollte man die Sühneleistung zahlen, damit man auf dem sicheren Weg ist und der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg gegangen ist. Dann die eine Sache, die das Fasten nicht beeinträchtigt ist, auch wenn es darunter Meinungsverschiedenheit gibt, ist Al-Madhi. Al-Madhi ist die Flüssigkeit, die austritt vor dem Samenerguss, und das ist bei der Hanafi und Malikiya wird das Fasten dadurch nicht ungültig. Und bei den anderen, bei den Hanabila und der Shafi'iyya, wird dadurch das Fasten ungültig. Aber die richtige Ansicht ist, dass das Fasten dadurch nicht ungültig wird, weil es dafür keinen Beleg gibt. Und wenn eine Frau, dazu gezwungen wird, dann lastet auf sie keine Sünde. Dann lastet auf sie keine Sünde. Und sie muss sich allerdings wehren, mit Händen und Füßen wehren, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Das heißt, es geht in Bezug auf ein Geschöpf keine Gehorsamkeit, wenn man dabei dem Schöpfer gegenüber ungehorsam ist. Der Hadith ist sahih. Und sie muss allerdings das Fasten nachholen, und da gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Also manche Gelehrten haben gesagt, sie muss das Fasten dann nachholen, weil sie ja nicht richtig gefastet hat. Wenn man allerdings mehrmals am Tag vom Ramadan, einem Tag mit seiner Frau verkehrt hat, dann braucht man nur einmal eine Sühneleistung bezahlen. weil man nur einen Mann, also das, genauso wenn man zum Beispiel mehr als eine Frau hat, wenn man vier Frauen hat und man hat an einem Tag mit allen vier verkehrt, am Tag von Ramadan braucht man auch nur eine Sühneleistung bezahlen. Allerdings, wenn man allerdings zum Beispiel am Tag von Ramadan mit seiner Frau verkehrt hat und danach am gleichen Tag noch verreist und bei der Reise darf man ja sein Fasten brechen, dann muss man trotzdem die Kafara bezahlen, denn an dem Tag, an dem Zeitpunkt, wo man sein Fasten auf diese Art und Weise gebrochen hat, war es einem verboten und somit lastet auf einem die Sühneleistung, die Kafara. Was auch das Fasten ungültig macht, ist der Samenaustritt, also der Samenerguss, al-Mani, wenn es geschieht durch Küssen zum Beispiel oder durch Anfassen oder durch Selbstbefriedigung, sei es mit der Hand oder mit anderen Sachen. Oder indem man Sachen angeschaut hat, die einen die Erregung stärken. Wenn man irgendeine Sache gemacht hat, die dazu geführt hat, dass es zum Samenerguss kommt, dann wird das Fasten dadurch ungültig. Und man muss keine Sühneleistung bezahlen, sondern man muss tauber machen und diesen Tag nachholen, denn die Sühneleistung ist überliefert worden nur in Bezug auf den Geschlechtsverkehr. Und wenn der Fastende allerdings schläft, sei es nachts, ich meine tagsüber, nachts sowieso nicht, aber wenn er tagsüber schläft und dann einen Samenerguss hatte während dem Schlafen, dann muss er weder den Tag nachholen noch eine Sühneleistung machen, sondern sein Fasten ist gültig und denn es ist passiert ohne seinen Willen und er muss natürlich dann Russel machen, sich reinigen. Aber er braucht nicht sein Fasten nachholen. Das braucht er nicht. Jetzt gibt es noch eine Angelegenheit. Und zwar, wir haben gesagt, dass man entweder, also wenn man verkehrt hat, dann muss man am Tag von Ramadan, dann muss man seine Sühneleistung bis die Befreiung eines Sklaven. Die Befreiung eines Sklaven. Wenn das nicht geht, dann 60 Tage, Entschuldigung, dann muss man 60 Tage lang fasten. Das heißt, zwei Monate hintereinander fasten. Es geht nicht um 60 Tage, sondern zwei Monate hintereinander fasten. Wenn man das auch nicht kann, das haben wir noch vergessen zu sagen, dann muss man 60 arme Menschen speisen. Muss man 60 arme Menschen speisen. Manche Ulama haben gesagt einen halben Sa' und manche haben gesagt einen Viertel Sa' und ein Sa' haben wir gesagt nach der Maßeinheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Hand voll. Vier Hände voll. Vier Amdad sind ein Sa'. Und manche Ulama haben gesagt, also die Hälfte eines Sa' wäre dann zwei Hände voll. Und andere haben gesagt, ein Viertel, das wäre ein Mudd. Also die Viertel, eine Hand voll einfach nur. Und die, es kann aber sein, dass der Mufti denjenigen, der in diese Sünde gefallen ist, fragt, und sagt zu ihm, kannst du einen Sklaven befreien? Er sagt, nein. Und dann fragt man ihn, kannst du zwei Monate hintereinander fasten? Und dann sagt er, als Antwort, wie es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam passiert ist, sagt er zu ihm, in der Hadith des Hassan bei Abu Dawud, er sagte, وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ. Das heißt, ist mir das, was mir passiert ist, etwa aus einem anderen Grund passiert, außer dem, dass ich gefastet hatte? Also er will damit sagen, wenn du mir jetzt auch noch auferlegst, zwei Monate lang nicht fasten, dann kann es ja wieder passieren, dass ich wieder in die Sünde falle. Wenn ich nicht mal 30 Tage ausgehalten habe, warum soll ich dann 60 Tage aushalten? Und das hängt von der Person ab. Und in diesem Fall kann es sein, dass die Person dann einfach dass die Person direkt 60 arme Menschen fasten muss. Also noch einmal, entweder die Person kann einen Sklaven befreien, wenn nicht, dann der zweite Schritt ist, dass man schaut, kann sie 60 Tage lang hintereinander fasten, zwei Monate hintereinander lang fasten. Wenn nicht, dann kann sie 60 arme Menschen fasten und jedem mindestens ein Viertel Sa' geben. Wenn nicht, dann entfällt die Kafara. Wie in Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Mann das nicht machen konnte, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm eine Sadaqa gegeben, wodurch die er nehmen sollte, eine Sadaqa an Datteln gegeben, die er nehmen sollte und an die Armen verteilen sollte. Und dann hat er sogar gesagt, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, gibt es etwa Leute, die in dieser Stadt noch ärmer sind als ich? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht und gesagt, dann nimm diese Sadaqa und verteile sie auf deine eigene Familie. Und daraus haben die Gelehrten entnommen, dass die Kafara in Wirklichkeit entfallen ist, denn er hat ja die Sühneleistung nicht selbst bezahlt. Ja. Dann, was das Fasten ungültig macht, ist auch das absichtliche Essen oder Trinken. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ordnete im Koran an, er sagte, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Das heißt, und esst und trinkt, bis euch der weiße Faden vom schwarzen Faden des Morgengrauens deutlich wird, und danach vollendet euer Fasten bis zur Nacht. Und das ist klar darin, dass man weder essen noch trinken darf am Tage von Ramadan oder an dem Tag, wenn man fastet. Und auch wenn man nur wenig isst oder nur wenig trinkt, ist das Fasten gebrochen. Wenn man absichtlich wenig oder viel trinkt, ist das Fasten gebrochen. Wer allerdings aus Versehen isst oder trinkt, dann ist sein Fasten nach der Mehrheit der Ulama gültig. Und es hat keinen Einfluss auf sein Fasten. Und er muss sein Fasten auch nicht nachholen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man akala aw shariba nasiya falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Er sagte, wer gegessen oder getrunken hat, wer vergessen hat und dabei deswegen gegessen und getrunken hat, der soll sein Fasten vollenden. Das heißt, er soll sein Fasten weitermachen. Er soll weiter fasten. Denn Allah hat ihm zu essen gegeben und zu trinken. Und der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah und Ahmad. Und was auch dazu führt, dass das Fasten ungültig ist, ist, dass man Wasser in seinen Magen bringt. Egal, ob es durch den Mund ist oder durch die Nase ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Das heißt, mach dein Istinshaq, das Ausspülen von der Nase, ausführlich, es sei denn, du fastest. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Fastende es nicht machen soll, denn es könnte passieren, dass dadurch Wasser durch seine Nase in den Magen gelangt. Und wenn man das und das kann das Fasten beeinträchtigen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Ort, wodurch das Essen oder Trinken in den Magen eingelangt, keine Rolle spielt. Also man kann nicht sagen, nur wenn man durch den Mund isst oder trinkt und in den Magen eingeht, dann wird das Fasten gebrochen. Und wenn man es durch die Nase einführt, dann nicht. Nein, wir sagen, wenn durch irgendeine Sache das Essen oder Trinken in den Magen gelangt, dann ist das Fasten dadurch ungültig. Natürlich gemeint, wenn absichtlich ist. Ja. Jetzt gibt es heutzutage Spritzen, die verabreicht werden, die über die Venen oder über die Blutgefäße verabreicht werden. Und da haben manche Ulama eine Unterscheidung gemacht zwischen denjenigen Spritzen, die Nährstoffe enthalten, und denjenigen Spritzen, die keine Nährstoffe enthalten. Und sie haben gesagt, diejenigen Spritzen, die Nährstoffe enthalten, das sind diejenigen Spritzen, bei denen das Fasten beeinträchtigt wird. Und das heißt, das Fasten wird dadurch ungültig. Und bei anderen Spritzen, die keine Nährstoffe enthalten, wie zum Beispiel Penicillin oder Insulin, da ist das Fasten nicht beeinträchtigt. Und das war auch die Ansicht von Sheikh Muhammad Ibrahim, rahimahullah. Und andere Gelehrte haben keinen Unterschied gemacht, wie Sheikh Shinqiti, haben keinen Unterschied gemacht zwischen, ob sie Nährstoffe enthalten oder nicht, sondern es geht einfach darum, gelangt es in den Magen oder gelangt es nicht in den Magen. Und in jedem Fall sollte man auf jeden Fall diese Sache aus dem Weg gehen, gerade wenn es sich handelt um Fasten vom Ramadan, soll man die Sache aus dem Weg gehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Das heißt, unterlasse das, was in dir Zweifel hegt, für das, was in dir keine Zweifel hegt. Und das ist eine klare Anordnung von ihm. Allah Segen und Preisen und Heil auf ihn. Dann, nach manchen Ulama durch Hijama. Nach manchen Ulama durch Hijama, eine Art Aderlass, wird das Fasten ungültig. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aftar al-Hajimu wal-Mahjum. Das heißt, sowohl der Hajim, derjenige, der es durchführt, und derjenige Al-Mahjum, bei dem es durchgeführt wird, sie haben ihr Fasten gebrochen. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad und Tirmidhi, er ist sahih. Und warum gibt es trotzdem Meinungsverschiedenheit darunter? Weil die ersten haben gesagt, der Hadith ist offensichtlich, und wenn der Handel nach dem Hadith, und er ist, und es bedeutet, wer Hijama macht, während er fastet, ist ein Fasten ungültig. Die anderen haben gesagt, die Bedeutung ist, dass wer das macht, das heißt, wer die Hijama durchführt und bei dem durchgeführt ist, sie sind kurz davor, ihr Fasten zu brechen. Weil der eine, bei dem es durchgeführt wird, wird schwach und es kann sein, dass er deswegen Nahrung zu sich nehmen muss und der andere, ihm kann schlecht werden von dieser Sache und deswegen muss er vielleicht auch behandelt werden. Und die dritte Ansicht ist, und die stärkste Ansicht ist, dass dieser Hadith abrogiert ist, aufgehoben ist, mansuch ist. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Anas radiallahu anhu arda und Abu Sa'id al-Khudri, in dem er sagte, indem sie sagten, ثم رخص في الحجامة das للصائم, das heißt, und danach ist es dem Fastenden erlaubt erklärt worden, erlaubt gemacht worden oder gesetzlich gemacht worden, während der Fasten Hijama durchzuführen. Und das ist die stärkste Ansicht, weil auch über Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er fastete, Hijama gemacht hatte. Und über den Hadith von Anas sagt Ad-Daraqutni rahimahullah, alle die Überlieferer sind Thiqat. Das heißt, alle die Überlieferer von diesem Hadith sind vertrauenswürdig. Und der Hadith von Anas ist klar und deutlich. Er sagte, ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. Und danach erlaubte der Prophet صلى الله عليه وسلم dem Fastenden die Hijama durchführen zu lassen. Und es ist auch authentisch überliefert worden bei Abu Dawud über Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Hijama gemacht hat, während er fastete. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im. Und der Hadith ist auch sahih und der ist bei Abu Dawud rahimahullah. Und deswegen weist es darauf hin, dass man dass dieser Hadith abrogiert ist, after al-Hajim wal-Mahjum. Und allerdings wenig Blut abzunehmen wie für eine Untersuchung, das beeinträchtigt das Fasten überhaupt nicht. Oder auch wenn Blut austritt ohne dem Willen der Person, wie zum Beispiel durch eine Verletzung oder durch einen Zahn, der rausgenommen wird, oder durch Nasenbluten, durch Ähnliches, das beeinträchtigt das Fasten überhaupt nicht. Und was das Fasten wiederum beeinträchtigt, ist, dass der Rauch von Zigaretten oder von anderem und auch von Bachur, denn diese Sachen beinhalten Partikel, die in den Magen gelangen. Und was nicht das Fasten beeinträchtigt, ist der Itr, Parfum, Duftstoffe. Das beeinträchtigt das Fasten nicht. Und was zu den Dingen gehört, die das Fasten wiederum beeinträchtigen, ist At-Taqayyu, das heißt das Erbrechen. Und mit dem Erbrechen ist gemeint, das, was man selbst beabsichtigt. Das heißt, wenn man selbst sich dazu bringt, dass man erbricht. Allerdings, wenn man erbricht und man es passiert einem, es überkommt einen, weil man etwas Schlechtes gegessen hat oder ähnliches, dann ist das Fasten gültig. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qay falaysa alayhi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und der Tirmidhi und der Sahih. Das heißt, wer wen es überkommen hat, das Erbrechen, der muss das Fasten nicht nachholen. Wer allerdings absichtlich erbrochen hat, der soll nachholen. Und das Hadith ist klar. Na. Und der Fastende soll auch Al-Iktihal, irgendwelche Arten von Schminken für die Augen unterlassen. Oder auch Sachen unterlassen, wie Augentropfen, denen die Augen gelangen. Damit sein Fasten nicht beeinträchtigt wird. Denn manche Ulama haben gesagt, wenn das Fasten, wenn diese Augentropfen oder ähnliches, man sie spürt in der Kehle, das heißt, irgendwie runtergelaufen sind bis zur Kehle, dann ist das Fasten dadurch beeinträchtigt. Und wenn es keine Notwendigkeit gibt, soll man es unterlassen. Und wenn es eine Notwendigkeit gibt, hat man sowieso die Erlaubnis bekommen, sein Fasten zu brechen und es dann nachzuholen. Aber normalerweise gibt es bei solchen Sachen im Allgemeinen keine Notwendigkeit. Man kann es hinausschieben. Und man soll, wie ich gesagt habe, weder bei Istinshaq, weder beim Ausspülen der Nase, noch beim Ausspülen des Mundes übertreiben, während man fastet. Sondern man soll es normal verrichten und die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausführen, wie er gesagt hat, وَبَالِغْ بِالِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا, also führe die Istinshaq durch, das Ausspülen der Nase, es sei denn, also ordentlich durch, ausführlich durch, es sei denn, oder tief durch, es sei denn, du fastest. Und den Speichel des Menschen darf man sammeln. Also wenn man fastet, darf man seinen Speichel sammeln und dann herunterschlucken. Das darf man, auch wenn man es viel ansammelt, darf man es herunterschlucken. Und das ist, inshallah, die richtige Ansicht. Und auch allerdings, wenn man seinen Speichel in den Mund nimmt und es irgendwie rausnimmt aus seinem Mund und wieder eintritt, das ist wie wenn man etwas Fremdes zu sich nehmen würde, und dann ist man bei der absoluten Mehrheit der Ulama, da hat man sein Fasten gebrochen. Und die Angelegenheit von Al-Miswak, darüber haben wir geredet beim Kapitel über die Reinheit und klar gemacht, dass es da zwei Ansichten der Ulama gibt. Manche von ihnen, oder mehr als eine Ansicht geht, manche von ihnen sagen, man darf den Miswak benutzen bis zur Mittagszeit. Weil sie haben gesagt, ab der Mittagszeit verändert sich dann der Geruch des Mundes und Allah subhanahu wa ta'ala liebt den Mundgeruch des Fastenden noch lieber als den Geruch von Misk. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Und manche haben gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen dem und dem, denn wenn man Miswak benutzt, dann in Wirklichkeit entfernt man Partikel aus dem Mund und zwischen den Zähnen und beeinträchtigt nicht den Mundgeruch, der in Wirklichkeit aus dem Magen entsteht. Wie dem auch sei, man sollte das unterlassen, wallahu a'lam, man sollte unterlassen, denn beim Miswak können Partikel in den Magen treten und deswegen sollte man es auf jeden Fall unterlassen. Und die Hadithe, die darauf hinweisen, wo der Prophet auch gesagt hat, wenn ich es meiner, er sagte, würde ich es meiner Umma schwer machen wollen, oder hätte ich nicht Angst, dass ich es meiner Umma schwer mache, dann hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak zu verwenden bei jedem Wudu oder bei jedem Gebet. Laula an ashuqa ala ummati la amartum bi siwaki inda kulli Wudu, und einer Überlieferung inda kulli Salah. Diese Hadithen sind allgemein. Und sie sind, eingeschränkt worden durch die Hadithe über das Fasten. Wallahu a'lam. Na, wie steht es mit dem Nasenschleim, Nuchama auf Arabisch? Wenn er direkt von der Nase in den Magen geht, dann unter Übereinkunft der Gelehrten ist das Fasten gültig. Allerdings, wenn man den Nasenschleim erstmal in den Mund nimmt, dann, wenn es ein dickeres Stück geworden ist, also nicht einfach nur dieser Nasenschleim, der bei einem Kranken fast wie Wasser so flüssig ist, das beeinträchtigt das Fasten überhaupt nicht. Allerdings, wenn Nasenschleim dickere Stücke einen erst in den Mund gelangen und danach in den Magen, dann ist das Fasten dadurch bei der Mehrheit der Ulama ungültig geworden. Und bei manchen Gelehrten wie Sheikh Uthaymeen rahimahullah, manchen Hanabila, ist das Fasten nicht ungültig. Und sie machen keine Unterscheidung, ob es schon zu einem Stück wie ein Balram geworden ist oder nicht. Sie sagen, das Fasten ist nicht ungültig, sondern gültig. Es ist hassenswert, wir haben da vorhin geredet über den Geschlechtsverkehr und anderen Sachen, es ist hassenswert, dass man seine Frau küsst, wenn man, oder seine Sklavin, was auch immer, wenn man Angst hat, dass dadurch die Erregung steigt. Denn was zu einem Verboten führt, das ist verboten. Allerdings, wenn der Vater seinen Sohn küsst, oder die Tochter die Mutter ihrer Tochter oder sowas ähnliches, das ist überhaupt problemlos. Das ist überhaupt nicht hiermit gemeint. Oder wenn aus Versehen in deinen Mund Staub kommt oder Sand kommt oder eine Fliege oder irgendwelche Mücken, dann hat das auch überhaupt keinen Einfluss auf dein Fasten. Aber der Fastende soll auf jeden Fall Lügen unterlassen und die Riebe unterlassen und das Beleidigen unterlassen, während dem Fasten und auch außerhalb des Fastens. Denn speziell in dieser Hinsicht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass man, wenn man irgendwie beleidigt worden ist, dann soll man sagen, inni sa'im, also ich faste. Man soll dieser Person aus dem Weg gehen, dem man ihr sagt, ich faste. Und überhaupt das Lügen und das Beleidigen, Ash-Shatm und Ash-Sab, das alles gehört nicht zu dem Charakter eines Muslim. Und das auch nicht das Verfluchen. Das heißt nicht, dass es zu einer Eigenschaft geworden ist, bei dir zu fluchen. Nicht falsch verstehen. Wir verfluchen alle, die Allah auch verflucht hat. Wenn Allah jemanden verflucht hat und der Prophet jemanden verflucht hat, dann verfluchen wir sie. Aber überhaupt das Fluchen gehört nicht zu einer Eigenschaft eines Muslims, dass wenn ihm etwas Schlechtes wird, dann verflucht er jemanden direkt gleich. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاء وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Hadith ist bei Muslim. Das heißt, diejenigen, die viel fluchen, sie werden am Tag der Auferstehung weder Shuhada sein, also Shahid, noch werden sie es ist Leute sein, die Fürsprache einlegen werden, Shufa'a. Und das ist und normalerweise Shafa'a ist eine edle Stellung für einen Menschen, denn nicht jeder Mensch darf am Tag der Auferstehung Fürsprache einlegen für andere Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا رَفَثَ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ. Das heißt, wenn der Tag eines, wenn ein Tag gekommen ist, an dem jemand von euch fasten möchte, dann soll er weder Geschäftsverkehr ausüben, noch soll er brüllen oder laut Lärm machen oder streiten. Und wenn jemand mit ihm streiten will oder ihn beleidigen will, dann soll er sagen, oder mit ihm kämpfen will, dann soll er sagen, ich faste. Und der Hadith ist sahih. Und deswegen, den vielen Muslimen fällt es einfach, nicht zu essen und nicht zu trinken. Allerdings, was ihnen schwerfällt, ist eben auch das zu unterlassen, diejenigen Sünden zu unterlassen, die man mit der Zunge macht. Und deswegen sagten manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, أَهْوَنُ الصِّيَامِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. Das heißt, die einfachste Form zu fasten ist, dass man das Essen und das Trinken unterlässt. Das ist einfach. Aber die anderen Formen zu fasten sind nicht für jeden so einfach. Deswegen sollte der Muslim Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sich bewusst machen, die Herrlichkeit Allah subhanahu wa ta'ala, und das, sich bewusst machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen sehen kann. In jedem Moment und in jeder Situation. Und deswegen soll er sein Fasten schützen von all denjenigen Sachen, die sein Fasten beeinträchtigen könnten oder die Belohnung seines Fastens verringern könnten. Damit sein Fasten vollständig angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Fastende soll sich auch beschäftigen mit dem Gedenken Allahs und dem Lesen des Koran und dem Verrichten vieler freiwilliger Gebete. Denn unsere vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, wenn sie gefastet hatten, waren sie in den Moscheen und haben gesagt, wir halten uns oder wir bewahren unser Fasten und machen keine üble Nachrede, wir machen keine Riebe in Bezug auf irgendjemanden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in einem Hadith bei Al-Bukhari und bei Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah und Al-Jami' al-Saghir, man lam yada' qawla zur wal-amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Das heißt, wer nicht die Falschzeugnisaussage unterlässt und das danach zu handeln, dann will Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht mehr ihm seine Speise und sein Trinken geben. Und das weist darauf hin, dass die Gottesdienste erst vollständig sind, wenn man auch seine Sünden unterlässt, während man diese Gottesdienste verrichtet. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu den Erfolg verleihen. Es gibt ein, zwei Hadithe oder ein Hadith, der nicht authentisch ist, nur zum Hinweis darauf, und zwar مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُمَ النَّاسِ. Der Hadith ist schwach, daif, bei Al-Jami' al-Targhib al-Tarhib. Das heißt, wer gefastet hat, während er wortwörtlich heißt, das Fleisch der Menschen ist, gemeint ist die Riebe, ja, der hat nicht gefastet. Der hat in Wirklichkeit nicht gefastet. Wallahu a'lam, wie dem auch sei, Sünden führen dazu, dass die Belohnung des Fastenden verringert wird. Denn derjenige, der sich bei Sünden aufhält, der ist wie jemand, oder er läuft auf die Gefahr hinaus, dass er, wie heißt es, in das Fasten, dass sein Fasten bricht dadurch. Dann gibt es jetzt ein paar einzelne Angelegenheiten, die ich ansprechen möchte, zum Ende dieses Kapitels. Und zwar, wenn ein Muadzin zu früh Adhan gemacht hat, wie bitte? Der Muadzin, also der Gebetsrufer, wenn ein Muadzin, ein Gebetsrufer, zu früh Adhan gemacht hat, das heißt ein bisschen, ein paar Minuten bevor die Sonne untergegangen ist, und dadurch die Menschen alle ihr Fasten gebrochen haben, da gibt es zwei Ansichten der Ulama. Manche von ihnen haben gesagt, und das ist die Mehrheit, alle Menschen müssen, die davon erfahren haben, ihr Fasten nachholen. Denn sie haben ihr Fasten nicht richtig verrichtet und sie müssen ihr Fasten nachholen, allerdings lastet auf sie keine Sünde. Und sie haben gesagt, die Tatsache, dass sie das nicht absichtlich gemacht haben, führt dazu, dass sie keine Sünde begangen haben. Aber führt nicht dazu, dass sie ihr Fasten nicht nachholen müssen, denn ihr Fasten haben sie gebrochen. Und sie haben gesagt, dass der Muadzin den Menschen bekannt geben muss, dass er zu früh in dem Tag so und so sein Fasten, das Fastenbrechen angekündigt hat durch seinen Adhan. Und es gibt allerdings auch eine zweite Ansicht unter den Ulama, die eine einfachere darstellt. Und sie hat ihre Basis auch aus dem Koran, besonders Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar ist überliefert über Asma bint Abi Bakr radiallahu anha oder anhum. قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. Der Hadith bei Bukhari. Das heißt, sie sagte, es passiert zur Zeit des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass wir an einem Tag, an dem es Wolken gegeben hat, unser Fasten gebrochen haben und danach haben wir plötzlich die Sonne gesehen. Das heißt, aufgrund der Wolken wussten sie nicht, dass die Sonne untergegangen ist. Und der Hadith beinhaltet nicht, dass sie das Fasten nachholen müssen. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht überliefert uns worden, dass sie das Fasten nachholen müssen. Und natürlich die anderen werfen dem entgegen und sagen, nur weil es nicht überliefert ist, heißt es nicht, dass es nicht geschehen ist. Aber normalerweise, wenn es geschehen wäre, erwarten wir, dass uns überliefert wird. Und was sollen wir, wovon sollen wir denn ausgehen, wenn es nicht überliefert ist? Dass es stattgefunden hat oder dass es nicht stattgefunden hat? Normalerweise, wenn es nicht überliefert ist, gehen wir hinaus, dass es nicht stattgefunden hat. Sonst wäre es uns überliefert worden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass uns nur Teile einer Geschichte überliefert worden sind. Wenn wir davon ausgehen, dann sollen wir damit den Hadithen anfangen. Und deswegen sagte der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dass das Fasten eines Fastenden erst gebrochen wird unter drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass er weiß, dass die Sache, die er getan hat, sein Fasten gebrochen hat. Das ist Nummer eins. Das heißt, wenn er irgendetwas macht, wer am Tag vom Ramadan oder an anderen Tagen gefastet, und er weiß nicht, dass die Sache das Fasten ungültig macht, dann bleibt sein Fasten gültig. Zweite Voraussetzung, dass er es macht, während er es nicht vergessen hat. Das heißt, wenn er sein Fasten durch eine Sache bricht und hat es vergessen, wie zum Beispiel, und dafür haben wir einen klaren Hadith, wer gegessen, getrunken hat und es vergessen hatte, dann soll er sein Fasten weiterführen. Denn in Wirklichkeit hat Allah ihm zu essen und zu trinken gegeben. Der Hadith ist ein klarer Beweis dafür, dass wer es vergessen hat, sein Fasten nicht gebrochen wird. Und warum sollte man daran einen Unterschied machen zwischen dem Essen und Trinken und zum Beispiel dem Geschäftsverkehr oder anderen Sachen? Und die dritte Voraussetzung ist, dass er Muhtar ist. Das heißt, dass er oder war, dass er freiwillig das entschieden hat. Und deswegen ist er der Ansicht gewesen, dass, und das ist die einfachere Ansicht, inshallah, und auch, deswegen ist er der Ansicht, dass wenn jemand gezwungen worden ist, sein Fasten zu brechen, wie zum Beispiel die Frau, die gezwungen worden ist im Verkehr oder ähnliches, dann braucht sie ihr Fasten nicht nachzuholen. Und wenn jemand jetzt fragt, wie kann eine Frau gezwungen werden zu so etwas, zum Beispiel wenn der Mann ihr droht, sich von ihr scheiden zu lassen oder so ähnliches, das gilt auch schon als Drohung und dann kann die Frau sich schlecht wehren in diesem Fall. Und die letzte Angelegenheit, es gibt einen Hadith, dass man ihn nicht falsch versteht, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. Der Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Jami' und der ist sahih. Das heißt, wenn jemand von euch den Gebetsruf hört, also vom Fajr, ruft zum Fajr, dann weiß man, dass die Fastenzeit beginnt. Während sein Trinkglas noch in seiner Hand ist, dann soll er das Glas nicht abstellen, bis er nicht ausgetrunken hat. Und der Autor von Aun al-Ma'bud, rahimahullah, sagte, hiermit ist gemeint derjenige, der das Fasten, der den Adhan hört, wie den Adhan von Bilal. Und wir wissen, dass zur Zeit des Propheten gab es zwei Muadhins. Der eine war Bilal, der andere eben Maktum, der Blinde. Und der erste, und zwar Bilal, hat nicht zur Zeit des Fajr Adhan gemacht, sondern er hat eine Zeit vor Fajr Adhan gemacht, damit der Schlafende aufwacht, um Sahur zu sich zu nehmen und damit der Betende aufhört zu beten und damit er sein Fasten, damit er Sahur zu sich nimmt. Und Sahur ist es am besten, dass man ihn im letzten Sechstel der Nacht zu sich nimmt. Also das heißt möglichst spät. Ja. Und dieser Hadith ist gemeint in Bezug auf, wenn es einen Muadhin gibt, der Adhan früher macht, als wenn die Zeit wirklich eingetreten ist. Denn wenn die Zeit eingetreten ist, wissen wir klar aus dem Koran, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرُ. Das heißt, sobald uns am Horizont klar wird, die weiße von der schwarzen Farbe, das heißt, sobald es hell wird, ja, Al-Fajr al-Sadiq ist damit gemeint, das zweite Mal, wenn es hell wird, nachdem es zwischendurch wieder dunkel geworden ist, dann ist klar, dass wir nicht mehr essen, nicht trinken dürfen und auch unser Glas nicht mehr austrinken dürfen und gar nichts machen dürfen. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.